der Family Xtanz geht los. Zuerst ganz zwergenklein und dann werden wir riesengroß. Wir hopsen hin und her, ja, das ist gar nicht schwer. Und jeder tanzt im Entenschritt, denn das ist unser Hit. Family.